Die Filme der Woche bespricht heute Morgen Anke Lewicke. Guten Morgen. Guten Morgen. Der erste Film kommt aus Frankreich, eine französisch-belgische Produktion. Er heißt Der Aufsteiger, ein Film von Pierre Scheler. Es geht um einen Politiker, der ist Verkehrsminister seines Landes und er soll die Bahnhöfe privatisieren. So viel habe ich gelesen. Was ist das für ein Film? Ist das eine Polizsatire, ein Thriller? Ist das Gesellschaftskritik? Na, ich würde sagen, dieser Film ist alles und der ist sehr verstörend auf alle Fälle, wenn man ihn sich anschaut. Er geht los mit einem Traum. Man ist im Élysée-Palast und man sieht Männer in Mönchskutten, die da was bereiten. Dann sieht man vorbereiten, dann sieht man eine nackte Frau und ein Krokodil. Und diese Frau verschwindet im Maul des Krokodils. Das kennt man, das ist ein Motiv von Helmut Newton. Aber da ist man auch schon mittendrin in dem Thema des Films Politik. Da geht es um Fressen und Gefressen werden. Dann sehen wir auch den Träumer, das ist der Verkehrsminister und man bekommt auch mit, dass er Lust an diesem Traum hat und wie wir alle wissen, in Träumen spaltet sich ja unser Ich auf, also er ist nicht nur das Krokodil, sondern er ist auch die Frau, die gefressen werden und genauso wird dann eben die französische Politik auch dargestellt als sadomasochistisches Spiel und was eben so verstörend ist, ist, dass da eigentlich es nicht um die große Politik geht, sondern nur um Menschen, die Politik in eigener Sache machen. Und dieser Mann will nach oben, deshalb heißt der Film auch Der Aufsteiger. Hatten Sie denn den Eindruck, dass sich der Regisseur so gut auskennt in der Politik, dass man hier von einem Blick hinter die Kulissen reden kann? Ja, es ist ein Blick hinter die Kulissen und der ist auch am Anfang sehr gut gezeichnet. Es geht mit einem Unfall los, ein Bus verunglückt und der Verkehrsminister muss natürlich dorthin fahren und man bekommt einfach mit, was das auch für eine Routine ist. Ne? Also auch die Interviews vor der Kamera und so weiter und die Sekretärin sagt dann noch, oh, mit dem Chauffeur müssen Sie jetzt aber die Krawatte auswechseln, damit das alles besser ins Bild passt. Und nach diesem Unfall, also er hat dann eben auch die Leichen und alles gesehen, das wird sehr realistisch gezeigt, macht er einfach weiter seine Interviews, verkauft auch seine andere Politik. Aber es gibt so einen Moment der Auszeit, wo er sich einfach übergeben muss am Straßenrand. Und dann geht er aber wieder in sein Business hinein und man merkt einfach, der will einfach diese Macht haben. Und das Interessante an diesem Film ist, dass sozusagen die Privatisierung der Bahnhöfe, die Bevölkerung, Arbeitslosigkeit, das ist alles nur Verschiebemasse. Im Grunde geht es nur um die eigene Karriere. So ist die Politik heute. Und die französische Kritik ist begeistert von diesem Film und seinen beiden Hauptdarstellern. Sie auch? Ja, kann ich sagen. Also Olivier Gourmet kennen wir ja auch aus den Filmen von Linda Den und Michel Blanc, der seinen Stabschef spielt. Ist ja ein bekannter französischer Schauspieler. Und das sind beides Schauspieler, die eben nicht groß gestikulieren, die eher introvertierte spielen. Und man spürt eben Olivier Gourmet an, wie er immer mehr versteift, weil er muss ja seine eigene Persönlichkeit aufgeben, um Politiker zu werden. Und das Interessante, im Kabinett sieht er ja nur seine Spiegelbilder, alles auch Männer und Frauen, die nur aufsteigen wollen. Und das kriegt man sehr schön mit. Also es ist auch großes Schauspielkino. Der Aufsteiger, so heißt dieser Film. Der nächste kommt aus Deutschland, er trägt den Titel Transpapa, ist das Langfilmdebüt einer jungen Regisseurin namens Sarah Judith Mettke. Eine ganz alltägliche Geschichte. Maren ist in der Pubertät und Papa ist transsexuell und gemeinsam versuchen beide Frau zu werden. Das ist eigentlich eine schöne Idee. Ja, ist eine schöne Geschichte. Passt doch auch gut in unsere Zeiten hinein, wo immer wieder drüber nachgedacht wird, oh, hat sich das klassische Familienmodell nicht irgendwie ad acta gelegt? Sollen wir nicht auch neue Sachen ausprobieren? Und genau da geht der Film rein. Und ich finde das einfach auch schön, weil große Fragen aufgeworfen werden, weil sie hat ihren Vater ja lange Zeit nicht gesehen und jetzt heißt der Vater Sophia und sagt, ich bin eigentlich nicht mehr dein Vater, aber ich könnte deine Mutter sein. Aber wie wird man als Pubertierende damit fertig, dass man keinen Vater mehr hat? Was sucht man sich dann für Männerideale und sonst was? Das Einzige, was ich so ein bisschen schade finde an dem Film, ist natürlich, dass die Zweitmutter, die neue Mutter, also der Ex-Vater, so dieses klassische Weiblichkeitsrollenideal dann vorsteht. Ach, ich kann dir beim Schminken helfen und sonst so. Du sollst keine Emanze sein, sondern dich schön anziehen. Weiblichkeit als Stärke. Da hätte der Film für mich noch ein bisschen überdrehter sein können. Aber trotzdem, ich habe mir den sehr, sehr gerne angeschaut und das ist wirklich eine überraschende Annäherung zweier Seelenverwandter. Nun kennt man ja so Filme mit Männern in Frauenkleidern, Mrs. Doubtfire oder Tutsi und denkt gleich, aha, Komödiengefahr, wie ist es mit Transpapa? Nee, es ist eben nicht so, weil es hier ja um einen Menschen geht, der wirklich Frau werden möchte. Also es wird eben nicht für komische Momente genutzt und man glaubt David Striese das auch, dass er wirklich immer Probleme hatte, Mann zu sein und dass er jetzt eben seine Chance nimmt und einfach versucht, Mann zu werden. Also es wird auch nie für komische Momente ausgeschlachtet und es gibt eben nicht den abgespreizten kleinen Finger. Also all diese Klischees werden einfach verweigert und man lässt dieser Figur einfach die Würde, ein neues Geschlecht für sich zu erfinden. Und ich durfte lesen, dass dieser Film nicht nur ins Kino kommt, sondern fast zeitgleich auch ins Fernsehen. Was hat es denn damit auf sich? Ja, das ist vielleicht ein bisschen schade, weil es ist ja immer so, dass die Fernsehanstalten, ohne Fernsehanstalten läuft nichts, aber die Sendetermine rücken eben immer näher, wenn ein Film fertiggestellt ist. Da bleibt kaum noch Platz für die Kinoauswertung. Dass er jetzt doch ins Kino kommt, hat damit zu tun, dass er in Saarbrücken den Preis gewonnen hat und dieser Preis sieht eine Verleihförderung vor. Die wollte man, ja genau. Mhm. Und die wollte man natürlich ausnutzen. Da muss man vielleicht auch umdenken, da muss man vielleicht mit den Sendern verhandeln, dass sie doch warten oder man muss vielleicht als Festival konsequent genug sein und sagen, wenn ein Film dann Ende Dezember seinen Ausstrahlungstermin hat, können wir ihn einfach auch nicht mehr programmieren. Wir verraten noch gar nicht, wo er läuft. Gehen Sie ins Kino. Anke Lewicke empfiehlt zwei Filme, Der Aufsteiger aus Frankreich und Transpapa aus Deutschland. Beide ab morgen hoffentlich auch in einem Lichtspieltheater in Ihrer Nähe. Danke, Anke. Deutschlandradio.